Transparenz für die Ohren. Ihr werdet mich gleich wieder korrigieren. Nach meiner Uhr ist es 20.33 Uhr, also wahrscheinlich ist es noch etwas früher. Ich begrüße ganz herzlich alle Vorstandsmitglieder, das Protokoll und alle Gäste zur heutigen Sitzung am 29.09.2016. Dann machen wir mal die Formalia. Anwesend ist der Masch, der Roni, der Stahlrabe, der Wupperjojo und der Bernd S-Conductor hat sich angekündigt für 10 Minuten später. Haben wir vielleicht noch jemanden, der eine Aufnahme starten kann? Bisher nimmt nur Vaku auf. Der Masch nimmt auf. Hervorragend. Ja, dann frage ich uns vier einfach mal ab. Ihr habt sicherlich das Protokoll von der letzten Sitzung gelesen. Ihr wart anwesend. Gibt es Einwände gegen das Protokoll? Asche auf mein Haupt. Ich war nicht anwesend und ich bin nicht dazu gekommen, das Protokoll zu lesen. Deswegen bei mir eine Enthaltung. Dann haben wir das Protokoll vom letzten Mal angenommen mit 3 Dafürstimmen und einer Enthaltung vom Jojo. Der Vorstand ist auch beschlussfähig. Das ist auch vorher schon eingetragen gewesen. Fein. Abwesend sind bisher der Wastel und der Ralf Sokratos. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit den Berichten zum Landesvorstand, Tätigkeitsberichten weiter. Der Dennis tragt gerade noch fleißig ein. Vielleicht möchte er zeitgleich etwas dazu sagen. Ja, das sollte möglich sein. Gut, LAVO-Sprechstunde hin und her. AVNRW war ich da, wie die meisten wahrscheinlich hier, wenn ich jetzt hier so ein bisschen in die Liste gucke, genau. Dann, ein paar Telefonate, dann hatte ich mit ein paar Presseartikel konnte ich irgendwie die Partei beglücken, nenne ich es jetzt einfach mal so. Also es waren relativ gut geschrieben, fand ich. Dann aber auch Vorbereitungen für die Aufstellungsversammlung, manchmal dann irgendwie auch Händchen halten für die Kandidaten, die irgendwie alle bei mir aufschlugen, wenn sie Fragen hatten, wie das jetzt laufen wird oder laufen sollte. Das hat sehr viel Zeit gekostet und weil wir irgendwie viele Kandidaten hatten. Und dann auch das Grillen habe ich immer mit begleitet, bei den Moderatoren als auch die Organisation, was wenn es irgendwie um Aufzeichnen ging und so weiter. Jetzt habe ich, der Jojo trägt hier noch so, ich gucke gerade irgendwie bei den anderen. Das wird jetzt irgendwie so groß gewesen sein. Ich habe jetzt nicht weiter im Kopf, was da noch war. Vielleicht überlege ich gleich noch. Ja, vielen Dank, Dennis. Du bist inzwischen der zentrale Ansprechpartner für solche Veranstaltungen und ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Danke. Manfred, möchtest du weitermachen? Bist du soweit? Ja, bei mir war es etwas Orgafu zur Demo in Köln. An die Demo selber, wo ich im Backoffice der Organisatoren einige Gespräche führen konnte. Das war sehr erfrischend und ich hoffe auch vernetzungstechnisch günstig. In Duisburg gab es eine Aufstellungsversammlung, die ich geleitet habe. Es gab eine Vorstandssprechstunde in der letzten Woche, wo wir sehr intensiv und ich fand sehr erfrischend gut diskutiert haben. Auch ich war selbstverständlich bei der AV. Ich habe auch mit dem einen oder anderen Fragestellenden gesprochen. Ich würde das jetzt nicht Händchen halten nennen. Aber sei es drum, dann gab es ein paar Nacharbeiten zur AV und die üblichen Tickets, Telefonate und Mails. Wenn ich was vergessen haben sollte, trage ich es nach. Vielen Dank, Masch. Ja, dann meine Wenigkeit. Ich war auch endlich mal wieder in der LAVO-Sprechstunde. Ich habe ein paar Tickets gemacht. Ich habe ein paar Mails geschrieben, mich mit Mietsachen beschäftigt. Da gibt es jetzt einiges zu tun demnächst. Das Jahr endet wieder mit Abrechnungen und dergleichen, Mietauflösungen. Ich habe den Kontakt aufgebaut zu unserem Hoster wegen der Störung, die wir da letzthin hatten vor 4 Wochen. Das wollen wir nicht auf uns beruhen lassen, da fragen wir zumindest mal an. Ein paar Schatzmeister-Dinge, eine Überweisung, die schöne große Überweisung nach Berlin. Sollte man gar nicht meinen, aber es ist komplizierter, als man denkt. Und ich war natürlich auch auf der AV und auf der AV wie auch auf den LPTs ist ja vieles, gerade für uns Vorstände, immer am Rande, die Gespräche, die Vernetzung und dergleichen. Das war's dann für mich. Jojo. Jo, ich habe Jupi-Dinge getan, wie eigentlich immer. Hab Wahlkampfhilfe in Berlin gemacht, war am Infostand, das ist eine Kleinigkeit gewesen, aber dachte ich, führe ich auch mal auf. War bei der 10 Jahre Piratenpartei Party in Berlin. War bei der Wahlparty in Berlin und letzten Endes auf RV NRW 16.1. Nicht, dass ihr euch wundert, ich konnte leider bei der letzten Sitzung nicht da sein, weil ich auch da in Berlin war. Deswegen habe ich jetzt von den vergangenen 4 Wochen das nachgetragen. Alles klar, danke Jojo. Der Masch möchte noch was sagen. Ja, ich wollte dich fragen, ob und wenn ja, bei wem du gefragt hast, ob es Fragen aus dem Zuhörerraum gibt. Habe ich noch nicht, habe ich gedacht, mache ich heute mal am Ende. Wir sind auch durch mit den Berichten, zumindest von uns vielen. Gibt es Fragen an einen der Vorstände aus dem Zuhörerraum? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Das heißt, man möchte unsere Arbeit nicht kritisieren. Jedenfalls nicht öffentlich. Im Prinzip kämen wir dann zu den Berichten. Der Ralf so da liest immer vor, wie viele Mitglieder, wie viele Stimmberechtigte wir haben. Das ist jetzt noch nicht eingetragen. Ich weiß es auch nicht. An den Kontoständen hat sich nicht viel geändert. Die könnt ihr im Pad bitte nachlesen. Kommen wir als nächstes zu unserer Terminliste. Die ist jetzt ziemlich kurz geworden. Viele Termine sind eben schon gelaufen. Da habe ich jetzt noch stehen. Am 3.10. ist das Car Office in Marl. Am 29.10. ist der Westfalentag LWL. Und am 19. und 20.11. ist der LPT 16.3. Und der ist auch bereits in Arbeit. Da habe ich auch mit Buddy auf der AV schon drüber gesprochen. Die sind ganz fleißig schon. Ich sehe auch, der Bali ist gerade da. Wie ich ihn kenne, wird er bestimmt nachher dazu noch was sagen. Das sind die Termine. Sollte es weitere Termine geben, bitte ich euch, die noch einzutragen oder uns Bescheid zu geben. Ja, ich habe noch einen Termin. Moni, sag uns den Termin. Das Car Office ist am Samstag in Gronau. Wer da noch hinfahren möchte. Und ja, der Felix wird da hinfahren. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sich der WDR angesagt, der den Felix auch interviewen will. Sehr schön. Das ist der 1.10., Samstag, der 1.10. Ich trage das, oder es trägt schon jemand ein. Sehr schön. Und Grampi hat noch was. Ich wollte es nur ergänzen, auch im Rahmen des Berichts aus der Fraktion. Ich dachte, ich hänge den gleich an. Jetzt war mir Moni gerne mal zuvor gekommen. Von daher, es werden auf jeden Fall auch Daniel Düngel und Danebot zugegen sein, um die Fraktion in Gronau vernünftig zu vertreten. Das ist sehr fein. So, jetzt habe ich hier ein paar Punkte, bevor die Infos der Fraktion kommen. Das ist überschrieben mit Workflow seit der letzten Sitzung. Genau, da sind mittlerweile einige Sachen, sind wir davon schon gewohnt. Genau, und irgendwie müssen wir jetzt aber auch langsam mal damit vorankommen, ob die Anwesenden, beziehungsweise ob die Zuständigen da sind oder nicht, aber ein paar Zuständige sind ja da. Wahlprüfsteine, da hat sich einiges getan, habe ich gesehen, im Request-Tracker. Masch, magst du da was zu sagen? Ja, selbstverständlich. Diese Sache ist vorangekommen. Über die ganzen Wochen hinweg haben sich Leute darauf beworben und ich würde sagen, wir machen jetzt die Ausschreibung zu und beginnen tatsächlich die Leute mal zusammenzurufen und den Workflow des Teams dann zusammenzusetzen. Das will heißen, ich denke, wir machen, wie gesagt, die Bewerbungsliste zu, rufen die Leute zusammen und starten. Sehr gut. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen aus dem Zuhörerraum? Das ist ja nicht ganz unwichtig, was wir da tun. Sollen wir das jetzt noch weiter auflassen, also hier im Workflow lassen, dass wir... Wäre ich auf jeden Fall dafür, okay, dass wir das ein bisschen mitmonitoren. Genau, ich finde auch, dass wir hier durchaus dann die Ergebnisse reinschreiben können. Also jetzt nicht die einzelnen Wahlprüfsteine, die reinkommen, sondern wie das Team sich zusammensetzt und wie es arbeiten wird. Es ist niemand im Sprechenraum. Dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Das ist die Wahlkampfkoordination. Da steht Umsetzung beauftragt, Jojo. Ja, böse, böse Asche auf mein Haupt. Ich habe es in letzter Zeit nicht hinbekommen und wenn möglich würde ich diese Umsetzungsbeauftragung gerne an jemand anderem aus unserem Vorstand weitergeben. Okay. Kann denn irgendjemand was zum aktuellen Guten Abend Bernd? Hallihallo. Hallo Kampi. Also aktuell haben wir eben, das hattet ihr alle mitbekommen, haben wir eine Konzeptionierung erhalten, die wir auch noch durchsprechen werden. Und die natürlich auch noch öffentlich mal durchgesprochen wird, das auf jeden Fall, die haben wir nur gestern auch erst erhalten. Und das ist jetzt die Wahlkampfkoordination, ansonsten geht das morgen schon mal weiter. Ich mache jetzt mal so einen ganz Backflash-mäßigen Hashtag auf, Morgen ist Hashtag 14 Piraten, Entschuldigung, also die Leute, die Berlin kennen, Hashtag 14 Piraten treffen, wo wir auch nochmal bestimmt darüber sprechen werden. Und ich denke, das wird jetzt relativ sehr schnell Fahrt aufnehmen. Nicht 40, 14. Ja. Okay, der Grumpy ist im Sprechenraum. Möchtest du was dazu sagen oder fragen? Nein, ich war zu schnell, Verzeihung. Ach so, gut. Da der Bernd ja jetzt, wie angekündigt, eingetroffen ist, wir wussten, dass du etwas später kommst, haben aber mit dem Formalkram schon angefangen. Möchtest du vielleicht so ad hoc deinen Bericht abgeben, was du so getan hast die letzten zwei Wochen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Stahlrabe. Ich bin ja auch gerade dabei, das einzutragen. Da war so viel nicht. Das war die LAFO-Sprechstunde, bei der ich zugegen war. Ich konnte leider nicht auf dem LPT, also auf der AV sein. Das wusste der LAFO aber Monate im Voraus. Aber gut, so ist das dann auch. Ich habe mich um die Vorbereitung der nächsten Kassenprüfung gekümmert. Da wird es jetzt noch weitere Vorbereitungen geben und wir hoffen, dass wir das Anfang, Mitte Oktober über die Bühne kriegen. Diverses organisatorisches Ticket etc. und so weiter. Und das war's eigentlich. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Bernd. So, wir sind in Zeile 133. LAFO-Sprechstunde mit Fraktionen. Wer kann dazu was sagen? Romney. Der Grumpy hier. Genau, das haben wir jetzt schon einige Male durchgeführt. Bernd hat es das letzte Mal zur letzten Sprechstunde gesagt, hey, das gefällt ihm sehr gut, dass das jetzt hier alles ein bisschen politischer wird. Was ich bis jetzt noch nicht so richtig hingekriegt habe, ist den Rückfluss zur Fraktion, aber wir unterhalten uns jetzt schon mal sehr politisch in vielen Sprechstunden, beziehungsweise in fast allen Sprechstunden. Aber Grumpy, willst du dazu noch was sagen? Du kennst meine Meinung, wir werden das ganz offen definitiv forcieren müssen. Ich weiß von einem ehemaligen LAFO 1 vor, dass nach der letzten Runde der politischen Geschäftsführer im Bund auch ähnliche Überlegungen angestrebt werden, wieder dass sogenannte Pol-GF-Sitzungen eindeutig politischer werden müssen. Ich weiß nicht, woher die Idee kommt, aber ich glaube, so ein bisschen weiß ich es dann doch. Vielen Dank, Grumpy. Also weil das noch nicht perfekt ist, nennen wir es mal so, möchte ich das auch noch drin sitzen lassen hier. Ja, ich halte das sowieso für ganz gut, das immer auf dem Schirm zu behalten, damit das nicht wieder versandet. Es gibt so viele Dinge, die man sehr engagiert angeht und die dann so ein bisschen ausschleichen. Für die Leute, die in der Sprechstunde nicht da waren, wir haben das Sprechstundenpad gepflegt und es waren wirklich sehr interessante Gedanken und sehr viele Menschen haben sich auch an der Diskussion beteiligt. Ihr könnt das gerne nachlesen. Persönlich wünsche ich mir da eine ständige Wiedervorlage. Ich hatte da eben mal so eine WM angemeldet. Oh, Entschuldigung, ich guck, ja. Dann der Masch und dann der Bernd. Ja, eigentlich steht ja in Zahl 134 LAFO-Sprechstunde mit Fraktion. Der Ursprung der Idee war ja, dass ein Thema von der Fraktion mit der Fraktion in der LAFO-Sprechstunde für circa eine halbe Stunde besprochen wird. Das haben wir jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt gemacht. Wir haben wunderbar Themen besprochen. Wir haben endlich mal wieder politisch die LAFO-Sprechstunde benutzt, aber nicht unbedingt mit Themen, die von der Fraktion hineingetragen wurden, Grumpy. Ich habe jetzt deine Äußerung eben verstanden, das möchtest du forcieren, also im Sinne der ursprünglichen Idee. Ja? Ich werte das mal als direkte Frage an mich, wenn es denn so gewünscht ist. Denn oftmals ist es ja tatsächlich so, dass wenn wir en Detail ein Thema aus der Landespolitik nehmen, ich nehme jetzt sowas total Uninteressantes wie G9, ich glaube, da wird niemand vorbeikommen, um dann dazu zu hören. Ich glaube, morgen erschlägt mich Moni, oder? Also genau, wir hatten das mal ausprobiert und das war ziemlich hölzern, dass wir die Themen, also weil wenn du manchmal ist ein Thema, ist die Luft schnell raus und dann hast du sehr viel Zeit, die irgendwie groß angekündigt wurde und dann hast du vom Kuchen gesprochen, der nicht gebacken wird. Und so haben wir das jetzt eben jetzt gemacht oder in der Vergangenheit auch in den vergangenen Monaten gemacht, dass wir dann auch teilweise über spontan über Themen sprechen und das dann versuchen festzuhalten. Letzte Woche haben wir dann einfach mal die Themen weiter besprochen. Und dann so, okay, wie war denn jetzt der Stand? Wie ist das denn jetzt weitergekommen und wie ist das jetzt weitergegangen? Und das ist eigentlich keine schlechte Sache aktuell. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier noch weiter ausbügeln müssen. Danke, Dennis. Eigentlich war der Bernd dran, dann ist der Bernd jetzt dran. Ja, danke dir, Stahlrabe. Vielen Dank, dass du es noch dran gedacht hast. Also, ich würde mich da in Teilen auch dem Grumpy anschließen wollen. Also, das Problem ist bei solchen vorbereiteten Sachen, dann hast du Themen, die möglicherweise weitaus nicht aktuell ist, aktuell sind, weitaus auch nicht, sagen wir mal, den Besuchern, den Zuhörern, den Leuten auf der Seele brennen. Da kann man natürlich, wenn man mehr oder weniger aktuell bleiben will oder aktuell bleibt, dem Bedürfnis über Entschuldigung, über verschiedene Dinge, kann man sehr viel besser Rechnung tragen. Ich wollte auch noch mal Werbung dafür machen. Also das scheint sich ja jetzt mehr oder weniger zu manifestieren oder zu institutionalisieren. Zumindest mal in NRW kann ich garantieren, solange ich dabei bin, wir besprechen auch die Themen, die wehtun. Wir gehen auch dahin, wo es wehtut. Und ich liebe ja dem Roni seine Metaphern und Wortspiele und Wortbilder. Also wir werden auch Gras fressen an diesen Sprechstundentagen. Und auch Themen besprechen, die möglicherweise, so wie beim letzten Mal, Teilen des LAFOs eher nicht so geheuer sind, die dann erstaunlicherweise aber doch sehr gut laufen. Also kommt vorbei, es lohnt sich garantiert. Danke sehr. Vielen Dank, Bernd. Jetzt wollte der Masch noch mal was sagen und dann würde ich aber auch danach gerne weitermachen. Ja, ich unterstütze, was Bernd sagt. Ich denke, dass das in der letzten Woche fantastisch war. Es war ein bisschen moderiert. Ich glaube, das hat dem Ganzen gut getan. Ich denke aber auch, wenn wir jetzt das mit der Fraktion in der LAFO-Sprechstunde nicht mehr machen wollen oder vorläufig nicht machen wollen, dann können wir es auch von 134 bis 136 rausnehmen. Also das hat aber, glaube ich, keiner gesagt. Wenn sich das ergibt und Fraktionsmitglieder anwesend sind, dann können wir das sehr wohl tun. Ja, natürlich, aber jeder kann ja ein Thema anmelden zur Sprechstunde, so wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben. Natürlich kann das auch jemand aus der Fraktion, ganz klar. Okay, also ich bin dafür, wir lassen das erstmal drin, rauswerfen kann man das immer noch. Ich würde dann jetzt aber weitermachen. Jetzt kommt noch mal was ganz Spannendes. Die Sperrklauselklage. Jetzt ist er weg, der Superkontaktor. Wir warten mal gerade, bis der Superkontaktor wieder drin ist und dann stelle ich mal die Frage noch mal. Wer von den geneigten anwesenden MDLs möchte denn die Infos der Fraktion machen? Grumpy oder Moni oder beide? Grumpy, mach mal. Solange bis der Bernd wieder da ist. Okay. Isan, du musst jetzt nicht mitprotokollieren. Wir machen das wie am Wochenende. Ich füge gleich die Links ein. Wir haben vor allen Dingen, ich mache erstmal den Blick in die Zukunft. Kommende Woche wieder mal unser übliches Plenum im Landtag NRW. Ich picke mal eben die kurzen, harmlosen Highlights heraus vor allen Dingen. Am Mittwoch haben wir einen Antrag von dem Bildungsteam, bekannt unter anderem als Moni und Michelle, und zwar G9 jetzt. Das basiert auf dem vergangenen Plenum, wo wir das Thema platzieren wollten. Es war ja heute lange bei WDR 2 drin. Ohne uns zu nennen, und wir tragen das jetzt halt nochmal direkt in den Landtag, und zwar direkt am Mittwoch. Und von daher, das lohnt sich mit Sicherheit da auch schon mal reinzuhören. Sekunde. Dann haben wir obendrein einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen, wo wir auch mit dabei sind, Partizipationsmöglichkeiten der Elternvertretung stärken. Dann relativ wichtig, um auch ein bisschen den Grünen auf die Füße zu treten, die Digitalisierung als Chance für mehr Demokratie in der Energiewende. Das vergessen die gerne. Dann haben wir im Bereich Verkehr genauso ein Projekt nach dem Motto, wir fordern einfach mal 100.000 fahrerlose Fahrzeuge im ÖPNV hier in Nordrhein-Westfalen, so als Projekt. Gronau, Captain Leto, wurde schon erwähnt am Samstag. Soweit war ich jetzt noch nicht. Zurück zum Mittwoch. Das war's für Mittwoch. Relativ wichtig ist tatsächlich am Donnerstag, lohnt sich auch für jeden, so gegen früher Nachmittag da mal in den Stream reinzugucken. Es gibt einen Erlass, aller Bundesländer wird es geben, diesbezüglich bundesweit eine Wohnsitzauflage für Flüchtlinge einzuführen. Wir bezeichnen das selber als integrationshemmend. Das Grundproblem dabei ist nämlich auch in Rücksprache mit Saarland, Schleswig-Holstein, dass zum Beispiel Flüchtlinge, die tatsächlich studieren oder studieren wollen oder Bibliotheken besuchen möchten, die Landesgrenzen dann nicht mehr überqueren können. Als Beispiel, demzufolge nach werden wir am Donnerstag uns damit beschäftigen und das Thema könnte sogar etwas länger köcheln, ohne dass man es will. Wir haben dafür tatsächlich eine längere Redezeit beantragt als sonst üblich, auch wenn wir wissen, dass dann die anderen Parteien im Landtag sogar noch viel, viel länger reden dürfen als wir. Ich glaube aber nicht, dass sie es tun werden. Ich bin da mal sehr gespannt. Dann wird am Donnerstag ebenso unser BGE-Projektantrag von den anderen versenkt werden. Davon können wir ausgehen, auch wenn die Presse mittlerweile sehr positiv über diese Grundidee berichtet, sich ja mittlerweile sogar eine reine BGE-Partei gegründet hat. Auch dem wird man beiwohnen können. Genauso was den Verlust von Arbeitsplätzen angeht, siehe Commerzbank 9000 Stellen weg, Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels, Click-in-Crowdworking wird abschließend beraten, auch da werden wir den Untergang gemeinsam beiwohnen können. Offene WLAN-Netze, Störerhaftung abschaffen nach der Änderung, nach dem EuGH, Urteil, auch das wird nochmal auf der Tagesordnung stehen, das lassen wir uns nicht nehmen. Dann neu, Internet of Things, kennen wir ja, digitale Gefahrenabwehr, Sicherheitslücken entdecken und schließen, die größten Botnetz-Eingriffe überhaupt momentan, die gerade stattfinden, das sind Dinge, auch das werden wir behandeln. Und wir werden zusehen können, ich glaube, da freut sich Moni auch schon wahnsinnig drauf, am Freitag informatorische Allgemeinbildung gewährleisten, Pflichtfach Informatik an allen Schulformen einführen. Auch dazu gibt es schon eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Und ich sag mal so, Mathematik, Informatik und alles, was dann hinten dran hängt, um ein MINT zu vervollständigen, da sind wir nach wie vor eigentlich die Einzigen im Landtag NRW. Und damit will ich euch gar nicht weiter belasten, was kurz das Zeug aus nächster Woche angeht. Wenn es Rückfragen geben sollte in Bezug auf mögliche Austritte, wie auch immer, ganz ehrenvoll, haben wir keine Zeit zu, wir haben zu viel zu tun, die Haushaltsberatungen stehen an, alle Namen sind verteilt, wir strukturieren uns um und wir ziehen knallhart durch. Bist du zu Ende, lieber Grumpy? Es tut mir leid, dass es so viel war, anders als sonst. Nein, gar nicht. Wir haben ja durchaus eine halbe Stunde eingeplant, aber du warst gerade so still. Vielen Dank für deinen Bericht. Da sind ja ein paar interessante Sachen dabei. Ja, ich habe nur eine Nachfrage. Ja, bitte sehr. Auch aus dem Sprechenraum bitte gerne Nachfragen an Grumpy. Grumpy, wer macht diese IoT, den IoT-Antrag? Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen. Das ist ein Gemeinschaftswerk. Weil ich tue ja nichts, wissen wir ja. Das ist ein Gemeinschaftswerk, da hängen Frank, Lukas, ich und noch ein paar andere nebenbei mit drin. Das ist sozusagen der erste Aufschlag. Es passt zeitlich, als wenn wir es geahnt hätten. Wir haben parallel dazu mehrere kleine Anfragen vorbereitet. Es gab am Montag diesbezüglich was in der Presse. Es gab heute diesbezüglich einiges in der Presse. Wir werden genau aufgrund dieser Presseberichterstattung, weil es tatsächlich zurückgeht bis zu den Sachen mit den Überprüfungen der einzelnen Kommunen in Nordrhein-Westfalen und den Sicherheitslücken, wenn man sich daran erinnert, 2013, können wir da diese sozusagen den Kreis schließen, inhaltlich und thematisch. Okay. Ja, okay, okay. Weitere Fragen an Grumpy. Das scheint nicht so zu sein. Lieber Bernd, wir hatten den Punkt Infos der Fraktion einmal vorgezogen, weil du rausgeflogen warst. Wir haben im Pad noch den Punkt Sperrklauselklage. Kannst du uns da irgendetwas zu berichten? Ich muss mich gerade reconnecten in dem Pad, Sekunde. Außer dem Stand, den wir letztes Mal schon hatten, gibt's zumindest mal für mich keine Neuigkeit. Und den hatte ich damals auch nicht mitgekriegt, weil ich rausgeflogen war. Da hatte Masch sehr gut berichtet, aber keine Ahnung, was da Stand ist. Masch ist im Augenblick wesentlich besser diesbezüglich informiert als ich. Na dann Masch, weißt du was Neues? Nein, seit dem letzten Gespräch, seit der letzten Sitzung nicht. Tatsächlich hatte ich auch, habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, während der AV den Michel darauf mal anzusprechen. Und die Dinge sind angestoßen. Ich denke, die Beauftragung ist von Michel weitergetragen worden. Und jetzt warten wir, was es kommt. Mehr weiß ich nicht. Dann wird es seinen Gang gehen und wir haken nächste Woche noch, übernächste Woche nochmal nach. Gut. Die Vaku. Die Vaku. Die Vaku. Ja, guten Abend. Bei diesem Punkt unter Workflow ging es am Anfang in erster Linie darum, dass der Vorstand, da war das noch in der Zusammenarbeit Paki Bernd, an einer Webseite basteln, wo Spenden generiert werden können. Ja, da gibt's auch einen neuen Stand. Vielen Dank, Vaku. In der Tat habe ich in der vergangenen Woche, also vor dem LPT, mit Paki länger telefonieren können. Wir mussten ein paar Dinge klären, die da noch so zu klären sind im Zuge seines Wechsels. Und einer der Punkte war in der Tat halt auch diese Spendenseite. Paki hat mir hoch und heilig versprochen, sich darum zu kümmern. Ich glaube ihm das auch. Also da muss man jetzt einfach noch ein bisschen warten. Da gibt es jetzt halt den LPT, hat auch gesagt, er kommt vom LPT nicht dazu. Und ich gehe mal davon aus, dass das so diese Woche langsam wird. Wir haben die Details auch besprochen, was zu tun ist, wer welche Schritte einleiten muss und harren dann einfach der Dinge, die da kommen sollen. Okay, Bernd. Dein Optimismus in allen Ehren, aber wie lange geben wir ihm Zeit? Also an irgendeiner Stelle müssen wir auch mal sagen, okay, macht dann irgendjemand anders. Wir haben ja ein paar Dinge, die er haben möchte. Ja, wie auch immer. Okay, machen wir auf jeden Fall wieder Vorlage. Gut, gut. Dann werden ich bei dem, wenn ich das noch kurz anmerken darf, passt vielleicht ganz gut. Der Grambi ist auch gerade im Sprechraum, passt vielleicht dazu. Ich habe auch die aktuellen Zahlen der VKVs am Start. Auch die müssten irgendwie eingepflegt werden. Jetzt kann es sein, haben wir das neu verteilt oder liegt das auch noch bei Paki? Sorry, wenn das jetzt ein bisschen off-topic ist. Was meinst du, die Finanzzahlen der VKVs oder welche? Genau, ja. Budgets, die Budgetstände. Also letztendlich haben wir eigentlich alles verteilt, was der Paki hatte. Ich kann dir nur nicht auswendig sagen, bei gut, wem machen das wir jetzt alles klar, gut, wir machen wunderbar. Das nachher, genau. Lass uns das nachher nochmal gucken. Wir machen jetzt erstmal in der Sitzung weiter. Und zwar wären wir jetzt schon bei den Anträgen an den LAFO. Und da gibt es einige. Grumpy ist im Raum. Der ist die ganze Zeit da. Der fühlt sich wohl im Sprechenraum. Der putzt. Er kann auch schweigend der Vaku danken, dass sie es schafft, dass 10 weitere Mitglieder der Piraten aktiviert werden müssen, um sie zu ersetzen. Nun denn, der erste Antrag an den LAFO, Nummer 220346, Antrag an den Vorstand auf finanzielle Unterstützung. Der Antrag geht, wie ich sehe, an alle Untergliederungen der Piratenpartei Deutschland. Und zwar ist das ein Antrag auf eine finanzielle Beteiligung an der Pirate Security Conference 2017 in Höhe von bis zu 500 bis 1000 Euro. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Jahre verstreichen im Fluge. Das haben wir doch gerade erst abgestimmt, aber vielleicht ist es auch schon wieder ein Jahr her. Ist der Michael da oder kann irgendjemand anders etwas dazu sagen? Der Alex Kohler macht das. Der Alex Kohler ist da, der ist jetzt im Protokoll, der Alex müsste in den Sprechenraum. Perfekt, Alex, du bitte. Ja, also wir Jahre verstreichen wirklich und wir machen das nächstes Jahr wieder. Und es bietet sich natürlich auch ganz gut für euch an, das ist am Mitte Februar nächsten Jahres. Also wenn ich das mal abkürzen darf, same procedure as every year, ja? So ungefähr, ja. Bloß diesmal ist es vor euren Wahlen und wir gehen davon aus, dass wir das nächste Mal etwas mehr Presseecho erzeugen können. Das letzte Mal hatten wir auch schon eine Schweizer Presse und alles Mögliche dabei. Okay, ich frage dann einfach mal, gibt es Fragen zu diesem Antrag, die der Alex vielleicht beantworten kann? Oder gibt es Bemerkungen, Fragen aus dem Vorstand? Gibt es vielleicht Menschen, die in 2016 teilgenommen haben und uns etwas darüber berichten wollen, was uns die Entscheidung erleichtert? Der Bernd, bitte. Ja, vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Stahlrabe. Jetzt hast du gerade selber, Alex, gesagt, ja, vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch ein bisschen mehr Presse. Also ich kann mich gut erinnern, wir hatten gerade im letzten Jahr die Diskussion oder vielmehr auch die Ankündigung des Orga-Teams dieser SEKON, ja, es gäbe einen unglaublichen Presseauflauf. Man wäre, glaube ich, irgendwie im Verbund oder terminlich mit der allgemeinen Sicherheitskonferenz und so weiter und so fort. Und es gäbe einen Riesenbohai und einen Riesenaufschlag und so weiter und so fort. Fakt ist, ich habe nicht viel gemerkt. Fakt ist, wir sind bei sämtlichen Wahlen völlig abgeschmiert. Fakt ist, ich behaupte einfach, ob ich da jetzt 1.000, 2.000 oder 10.000 Euro reinpumpe, ein Effekt, sagen wir so, den wir uns wünschen, den würde ich mal sehr stark anzweifeln. Sieh's mir bitte nach. Ich war bei der Vorstandssitzung der Saarländer vergangene Woche. Die haben sehr klar sich positioniert und gesagt, okay, es gibt eine Landtagswahl im Saarland, es gibt eine Bundestagswahl im Saarland und dafür ist bei denen kein Geld da. Ich würde es ehrlich gesagt ähnlich sehen. Der LV Bayern hat im Augenblick keine Landtagswahl zu wuppen, auch keine Kommunalwahl oder ähnliches. Von daher, so leid es mir tut, würde ich dort eher die richtige Adresse sehen wollen. Möchtest du antworten, Alex? Auf jeden Fall hatten wir mehrere Artikel bei Heise. Das ist schon mal was. Und du bist ein bisschen leise. Gut, ich höre jetzt nichts mehr. Dann hatte der Mascha eine Wortmeldung. Ja, die ist eher logistischer Natur. Der Antrag geht an alle Untergliederungen der Piratenpartei Deutschland. Die Frage ist, hat der Antragsteller die tatsächlich selbstständig an alle Untergliederungen versendet oder erwartet er hier vielleicht noch eine Hilfestellung vom LVNRW? Okay, die Frage verklingt im Raum, dann nehme ich jetzt den Bernd erstmal nochmal dran. Ja, vielen Dank. Ich würde nur gerne die Bemerkung, also wir hatten mehrere Artikel bei Heise, ist das letzte, was der Alex zumindest mal für mich verständlich sagte. Dann ist, glaube ich, irgendwie die Verbindung abgebrochen. Also ja, mehrere Artikel bei Heise, auch das war in der Tat eben genau anders angekündigt. Also nochmal, es war damals, so habe ich das zumindest mal verstanden, nach dem, was dort kommuniziert wurde, dass es halt ein riesen Auflauf an Presse gebe und nicht nur irgendwelche Berichte bei Heise. Ich bin der Meinung, wir sollten uns gerade vor den wichtigen Wahlen, die jetzt kommen, die finanziell auch nochmal alles abfordern werden, sollten wir uns nicht zerfasern in kleinen Aktionen, die, ja, nochmal, es tut mir leid, wenn ich das so klar sagen muss, die für mich einfach nur vergebliche Arbeit und Liebesmühe sind, die nicht das bewirken und nicht das bringen, was sie bringen sollen und was wir brauchen und was wir uns erhoffen. Ja, dann sage ich auch noch kurz was dazu. Im Prinzip folge ich dir, Bernd. Bei der Veranstaltung in 2015 wurde uns so angetragen, es wäre ein Riesenerfolg gewesen. Die Frage ist natürlich, wie definiert man Erfolg und ist es das Geld wert, was wir investieren? Und ihr wisst alle, unsere Kontostände sehen zwar total toll aus, aber da steckt halt nicht viel hinter. Wir sind sehr beschränkt, was jetzt den Wahlkampf angeht. Und wir müssen sehr pointiert unser Geld ausgeben mit sehr viel Effizienzüberlegung. Und deshalb würde ich auch sagen, in diesem Jahr tut es mir auch echt leid. Ich würde das nicht unbedingt unterstützen. Aber Alex, bitte nochmal. Wie gesagt, es bringt Erfolg in dem Sinne, dass wir erstens mal den Buch unterschreiben, dass wir wenig Presseberichterstattung gehabt haben. Ich habe kaum was verstanden, es tut mir leid. Was hat der Kollege gesagt? Ja, ich verstehe das zwar, aber irgendwie nach dem ersten Satz bricht das immer ab. Alex, du bist kaum zu verstehen. Jetzt ist er raus, er wird sich neu connecten. Also, er hat im Grunde gesagt, was ich verstanden habe, ist, dass es mehr Öffentlichkeit gegeben hat als im Jahr zuvor oder dass es bessere Berichterstattung gegeben hat. Das ist das Einzige, was ich verstehen konnte. Ja, das mag ja sein, aber das ist jetzt, also ich meine, er kann versuchen, uns zu überzeugen, aber ich sag mal, echte Gegenargumente würde ich mir von woanders wünschen aus dem Zuhörerraum. Da kommt im Moment nichts. Oder Meinungen pro oder contra. Ich würde das der Einfachheit halber zur Abstimmung stellen. Und das, was du gefragt hast, Masch, das können wir am Rande mal klären, aber das ist ja nichts, was den LV betrifft. Wenn die Leute Geld sammeln wollen bei unseren Untergliederungen, dann können sie das sehr gerne tun. Und wenn Sie möchten, dass wir uns darum kümmern, dann sollen Sie die Anfrage entsprechend stellen. Ich hoffe, der Alex hat das so mitgenommen. Also ich schlage vor, wir stimmen das jetzt durch. Ist jetzt besser? Jetzt ist es besser, Alex. Okay, gut. Wie gesagt, wir hatten Presseecho und wir haben dieses, also... Jetzt bist du wieder weg. Du brichst immer ab, wir hören einen Satz und dann bist du weg. Marco? Die Bitte an den LV bzw. an den Gensec, das an die Untergliederungen weiterzugeben, ist aber im Antrag mit drin oder war im Anschreiben mit drin, ist hier auch im PET Zeile 230. Okay, dann werden wir den Ralf nochmal darauf hinweisen, dass das gewünscht ist. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, ist das jetzt nicht für den Antrag, für die Entscheidungsfindung entscheidend und ich möchte das jetzt bitte einmal durchstimmen. Wenn keine Einwände kommen, fange ich mit dir an. Marsch, bitte. Ich enthalte mich mangels Informationslage. Dennis? Dafür. Ich habe zwar die gleiche Informationslage, die gleiche dünne Informationslage, das ist für mich aber ein Indiz, dazu zu sagen, ich lehne das ab. Wenn man Geld von mir haben will, dann muss man mich auch ein bisschen überzeugen. Ich bin dagegen. Bernd? Ja, ich habe mich schon eingetragen. Ich bin leider Gottes dagegen. Tut mir leid. Jojo? So ein bisschen heise ist für mich kein Argument, also auch bei mir ein dagegen. Dann ist dieser Antrag abgelehnt mit 3 Stimmen dagegen. Ich möchte bemerken, dass wir dem Alex aufgrund seiner technischen Probleme nicht ausreichend Gelegenheit gegeben haben, die Informationslage vielleicht zu verbessern. Dann nehmen wir das so zu Protokoll vom Masch. So, dann springen wir, ich habe jetzt gerade nochmal gelesen, was der Alex im Pet-Chat geschrieben hat. Das ist schön und gut, was man machen möchte, was in Zukunft ist. Das ist aber jetzt keine Beschreibung der Vergangenheit, also für mich auch kein weiteres Argument. Wir springen im Pad auf die Zeile 261, Antrag an den LAFO, Nummer 225755. Den Namen kann ich gar nicht aussprechen. Unterzeichner für West-Castor-Resolution gesucht. Antragsteller Danebot. Der Danebot mal wieder. Ich beantrage, der Landesvorstand möge beschließen, der unter unten angegebenen Resolution beizutreten. Anhang. Ein PDF. Ist der Danebot zufällig da oder möchte der Grumpy dazu etwas sagen? Tatsächlich kann ich dazu nichts sagen. Möchte irgendjemand anders dazu was sagen oder fragen? Also wir haben uns in der Vergangenheit mehrfach gegen die Transporte der Castoren von Jülich in dieses Zwischenlager ausgesprochen. Insofern ist die Sache durchaus für uns tragbar. Allerdings habe ich hier jetzt noch keine konkrete Meinung, weil ich mir den Text nicht komplett durchgelesen habe. Das ist mein Versäumnis. Der Antrag ist alt genug, aber es ist so. Ich würde das schieben wollen. Ich sehe jetzt hier in dem PDF auch keine Deadline, die irgendwie einzuhalten wäre. Im Antrag sehe ich das auch nicht. Sind die übrigen Vorstandskollegen einverstanden, dass der geschoben wird? Bitte gegenstimmen, wenn ihr was dagegen habt. Keine Gegenstimmen, dann schieben wir den bitte eine Sitzung, also auf in 2 Wochen. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. 227787. Verwendung beschlossener Mittel für die Stop-CETA-TTIP-Demo. Antragsteller ist der Masch. Ich bin von der Orga gefragt worden, ob wir einen Kaffeeautomat bereitstellen können. So, Lagebier 40 Euro, Verbrauchsmaterial. Diese Unterstützung wird ca. 100 Euro kosten. Wir haben eine Unterstützungssumme von 150 Euro beschlossen. Und du möchtest von den 150 Euro 100 Euro für die Kaffeemaschine verwenden. Möchtest du das ganz kurz noch erläutern? Ja, ich kann das genauso erläutern, wie ich es beim letzten Mal schon getan habe, wo wir uns darauf geeinigt hatten, dass wir das im Umlauf abstimmen. Die Sache ist vergangen. Der Vorgang ist gemäß dem, was hier steht, auch schon durchgeführt worden. Insofern, ich wundere mich, dass der jetzt hier noch steht, der Antrag. Hatten wir den nicht im Umlauf abgestimmt? Frage an meine Kollegen. Ich glaube nicht. Ich habe gestern noch in die Umläufe reingeguckt, da war der nicht drin, ne? Der ist im Umlauf nicht abgestimmt worden, nicht zu Ende gestimmt. Also, dann stimmen wir den jetzt ganz kurz durch. Masch, du bist dafür, du bist der Antragsteller. Dennis? Dabei. Ja, von mir aus ist das für mich auch okay. Bernd? Ja. Jojo? Keine Gegenrede, also ja, dafür. Dann haben wir das einstimmig angenommen. Fertig. Nächster. Vielen Dank dafür. Dann haben wir einen Finanzantrag aus dem VKV Heinsberg. Antragsteller ist der Kai. Norbert und Julian unterstützen. Sie möchten für 200 Euro Giveaways und Flyer und Ähnliches für sowie Sondernutzungsgebühren ausgeben für einen Infostand in der ersten Woche der Herbstferien. Das ist ein VKV-Antrag. Da gibt es eigentlich wenig drüber zu diskutieren. Ist der Kai da? Möchte er da was dazu sagen? Der Kai hat sich entschuldigen lassen. Wenn es Rückfragen gibt, kann ich ihn aber über schnellstem Wege erreichen. Sieht einer der Kollegen das als nötig an? Also ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Wir hätten so etwas auch im Umlauf ganz schnell durchgestimmt. Deshalb frage ich jetzt einfach mal, gibt es Gegenstimmen zu diesem Antrag? Nein, es gibt eine Pro-Stimme, die da sagt, ich finde das ganz toll, dass der VKV Heinsberg an den Start geht. Wir haben während der AV einige Male darüber gesprochen und go, go, go. Ja, ich bin dafür. Ach ja, vielen Dank, Marsch, für den Hinweis. Das habe ich ja auch mitbekommen. In den einzelnen VKVs gibt es immer ein Auf und Ab an Aktivität und das ist natürlich zu begrüßen. Okay, den Antrag haben wir angenommen. Die Heinsberger dürfen 200 Euro ausgeben. Dann kommen wir. Ich habe gerade gesehen, der Danebot ist da. Danebot, möchtest du noch mal etwas zu deinem Antrag zu den Castor-Transporten sagen? Den haben wir jetzt erstmal geschoben eigentlich. Ja, ich hatte irgendwie das vergessen und bin jetzt unpünktlich. Mach ja nichts. Ja, ich weiß nicht, eigentlich ist der selbsterklärend, finde ich. Also es ist so, dass die Fraktion ihn schon unterstützt und damit als Unterstützer drauf ist auf dieser Resolution. Sind da irgendwelche konkreten Fragen jetzt zu dem Inhalt des Antrages? Ich glaube nicht. Das kostet uns kein Geld. Wir werden dann irgendwie namentlich geführt, oder wie ist das? So ist es. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch entscheiden, ob wir mit dem inhaltlich übereinstimmen, ja oder nein. Kann ich euch sagen, tun wir, wenn wir uns an unsere Programmatik halten. Gibt es, da sehe ich jetzt von 1 bis 7 schon weitere unterstützende Organisationen. Gibt es irgendwie eine Homepage, dass man auch aktuell unterstützende Organisationen oder Verbände oder sonst was sieht? Ich weiß nicht, ob das schon auf der Homepage steht. Also im Moment, die letzten Mails, die so über die Liste gingen, über die Anti-Atom-Listen, sagten, dass die Liste noch nicht aktualisiert ist. Also ich würde davon ausgehen, dass da noch mehr sind inzwischen. Das ist so angelegt, dass wir da eine relativ breite Unterstützung haben wollen von Seiten der Anti-AKW-Bewegung. Also relativ viele Fragen, Organisationen fragen und bitten, das mit zu unterstützen. Also dann frage ich jetzt mal formal. Der Masch hatte gebeten zu schieben. Wir waren damit einverstanden. Danebot, gibt es irgendeinen Grund, warum das große Eile jetzt hat? Ja, weil diese Resolution dann natürlich auch veröffentlicht werden soll, recht bald. Naja, wir würden es mit in die nächste Sitzung nehmen oder wenn es dann eilig ist, im Umlauf abstimmen. Wärst du damit einverstanden? Ja, weil ich kann nicht so ganz verstehen, warum ihr das nicht jetzt machen wollt. Denn inhaltlich gibt es ja kein Problem mit, so denke ich. Weil die meisten von uns dieses PDF noch nicht gelesen haben, ganz einfach. Okay, ja, das also, ist ein Grund. Ich gehe mal dazwischen. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir das Anliegen in der Vergangenheit immer schon unterstützt haben. Ich war derjenige, der auch gesagt hat, ich habe mich noch nicht mit dem PDF auseinandergesetzt. Wenn der Danebot jetzt sagt, die Fraktion unterstützt das und sagt, dass das programmatisch völlig übereinstimmend ist mit unseren programmatischen Inhalten, dann kann ich mich jetzt zu einem Ja durchringen. Ich könnte jetzt abstimmen. Okay. Wortmeldung von Vaku. Und Dennis. Vaku, bitte. Ja, ich wollte eigentlich den Danebot nur fragen, ob es denn eine Webseite gibt, weil diese verlinkte PDF, die können jetzt auch nur die Leute durchlesen, die im Vorstands-RT drin sind. Also kann ich jetzt nicht genau sagen, wie das ganz aktuell ist, weil die Mails, die das betraf, jetzt vor 2-3 Tagen über die Listen gegangen sind. Es kann sein, dass es bei Sofa Münster schon drauf ist oder bei Westkastoren, das kann ich aber jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ich habe die Webseite gerade verlinkt. Die Webseite muss dann weiterleiten auf das, was ich gerade verlinkt habe. Also, Ich habe die Versammlungsleitung heute und ich habe in der Vergangenheit mich ja schon öfter mal so ein bisschen vergriffen. Ich glaube, es tut nicht weh, wenn wir das in Umlauf nehmen, wenn wir uns jetzt noch 2 Tage Zeit nehmen und uns diese Seite einmal zu Gemüte führen, recherchieren. Wer unterstützt da? Wir hatten es in der Vergangenheit schon, dass wir Dinge unterstützt haben, die unterstützenswert gewesen sind, wo dann auf einmal Unterstützer drauf waren, mit denen wir eigentlich nicht in einem Atemzug genannt werden wollen. Das ist hier sehr unwahrscheinlich, Danebot, ich gebe das echt zu. Trotzdem, ich würde es einfach noch ein paar Tage mitnehmen und dann stimmen wir es im Umlauf durch. Ja, okay. Also ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, sie wollen das erstmal lesen, was sie unterschreiben. Das mache ich normalerweise auch. Habe ich volles Verständnis für. Ja. Und ja, es ist eigentlich auch die normale Vorgehensweise. Diese Forderung nach Neubau eines sicheren Zwischenlagers in Jülich haben wir auch in Antragsform gegossen und liegt im Landtag vor und wir werden dazu eine Anhörung auch machen. Sehr gut. Also, das ist Ergänzung. Fein. Also wir schieben das noch einmal in den Umlauf und dann gucken wir uns das alle nochmal an und dann stimmen wir das aber auch bitte übers Wochenende, über den Feiertag durch. Einverstanden? Ich höre keine Gegenrede, dann bleibt das dabei. Danke, Danebot. So, dann sind wir, wenn ich mich nicht sehr vertue, in der Zeile 362, Finanzantrag zur Unterstützung eines Wahlkampfseminars des KV Dortmund. Das ist jetzt eine schöne Sache. Der Antragsteller ist Stefan Borgrefe, der ist nämlich genau nicht aus Dortmund. Aber der KV Dortmund veranstaltet am 1. und 2. Oktober ein Wahlkampfseminar. Und die Piraten des VKV in der Ruhrkreis wurden eingeladen und wollen diese Veranstaltung unterstützen. Und das wollen Der Stefan ist schon im Sprechraum. Naja gut, aber ich darf das doch verlesen. Ich sollte das auch verlesen oder zumindest zusammengefasst. Okay, dann siehst du mir nach, dass ich dich unterbrochen habe. Kein Problem. So, also, das ist aus dem VKV-Budget, von daher gute Übung, aber der Borg 10 of 9 darf auch schon noch mal was sagen dazu. Danke. Ja, hallo zusammen. Der KV Dortmund hat uns netterweise zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die haben auch schon zwei Wochenende davor mit Wahlkampfkonzeption verbracht und jetzt diesmal kommt halt ein ganz toller hochkarätiger Referent. Der kostet natürlich auch was und ja, für die gute Nachbarschaft würden wir das gern unterstützen. Sehr fein. Gibt es da Fragen zu aus dem Vorstand oder aus dem Sprechenraum? Ich habe eine Anmerkung. Anmerkung, Roni. Das ist, ich hatte mich mit Hose darüber schon unterhalten, das spielt mit Einklang mit der Pico, was sie uns eben jetzt auch vorgestellt hatte. Also das ist jetzt nicht in Konkurrenz zu dem, was die Pico jetzt vorgestellt hat oder so weiter, sondern das ist eben schon jetzt ein Kickoff, wo man das jetzt auch nochmal übt oder beziehungsweise am Fleische übt. Und weil eben der Tose eben sehr mit der Pico ist und ne, der Hanno Gebel ja auch aus der ganzen Ecke da kommt, wo der Stefan ja herkommt, und deswegen ist das jetzt quasi dieser hochkarätige Redner beziehungsweise Präsentator ist das, was auch wir vorgelegt bekommen haben. Nur für jetzt die Vorstandskollegen nochmal. Gut, schönen Dank. Und der Bernd nochmal. Ja, Starrer, vielen Dank. Ja, genau da knüpft natürlich meine Frage an. Also warum hier, sag mal, ein wenig geheimnisvoll von einem hochkarätigen Dozenten gesprochen wird, erschließt sich mir nicht ganz, wenn das der gleiche ist, dass der Erik Wall ist, offensichtlich. Warum kann der nicht genannt werden? Dann die Frage, wie viele Teilnehmer hat dieses Seminar? Diese 300 Euro ist ja dann offensichtlich, sag mal, die Teilnahme sag mal, die Teilnahmegebühr, der Teilnahmebeitrag der Teilnehmer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, sehe ich das richtig? Ich würde es nicht als Gebühr bezeichnen, weil wir auch teilnehmen dürften, wenn wir das nicht zahlen würden. Aber wir wurden halt freundlich darum gebeten, was ich auch völlig in Ordnung finde, wenn wir da auch von profitieren, von dem Seminar, dass wir uns auch ein bisschen dran beteiligen. Ne? Ja, warum ich jetzt den Namen nicht genannt habe, hat keinen besonderen Grund eigentlich. Wie viele Leute teilnehmen werden, da müsstet ihr den Dirk Pullem oder den David Grade fragen. Die müssten da den Überblick haben. Aber in die Räumlichkeiten da, ja, da passen einige rein. Ich weiß aber wirklich nicht, wie viele jetzt zugesagt haben. Ja. Aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis müssten es 5 sein. Vielen Dank. Bernd nochmal. Ja, danke. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn ihr da dem Beitrag, also euer Schärflamm quasi beitut. Das ist völlig in Ordnung. Solche Veranstaltungen kosten Geld. Auch dass die Kompetenz, die dort vermittelt wird, das Wissen, was dort vermittelt wird, das kostet Geld. Und man muss mal auch hier von diesem Trip runter, dass alles immer umsonst ist und so weiter und nur umsonst gut ist. Also von daher ist das alles völlig in Ordnung. Was ist denn, also was das Thema? Ich lese da nur Wahlkampfseminar. Jetzt sagte der Roni, ja, das wäre schon das Kickoff zu dem, was wir angeboten gekriegt haben. Da sage ich dann auch gleich, warum ich das frage, weil wir das für einen x-fachen Preis angeboten bekommen haben. Und deswegen fange ich so langsam an, mich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wundern, ehrlich gesagt. Das hat soll gar nicht, sag mal, das schmälern, was ihr da macht. Ich finde das völlig in Ordnung nochmal. Ich würde halt nur das Thema nochmal interessieren. Stefan, vielleicht direkt als Antwort und dann der Dennis, falls der Stefan eine Antwort hat. Ja, also zu den Details der Veranstaltung bitte die Leute vom KV Dortmund fragen. Ich kenne den Erik Wallis und ich weiß, wenn der für 2 Tage sich da Zeit nimmt, dass da auf jeden Fall was Gutes bei rumkommen wird. Es ging bei dem bisherigen Treffen darum, jetzt auch speziell ein bisschen für die Region Ideen zu sammeln, was sind unsere Zielgruppen und so weiter und was für Aktionen könnte man speziell für die Zielgruppen machen und wie ich den Erik kenne, wird er da einiges zu beitragen können und das erst so richtig auf die Spur bringen. Aber zu Details bitte ich, wie gesagt, Dirk Pullem oder David Grabe gerade zu fragen. Also das werden wir auf jeden Fall tun. Wir werden beim KV Dortmund nachfragen und auch bei der PIKO. Das sehe ich jetzt nicht in direktem Zusammenhang mit diesem Finanzantrag. Trotzdem nochmal ganz kurz der Dennis dazu und dann der Grumpy noch einmal dazu. Dann würde ich aber auch sagen, wir stimmen mal ab. Der Grumpy sieht sehr wichtig aus. Vielleicht nimmst du ihn zuerst. Der Dennis ist auch wichtig, total wichtig. Komm Dennis, mach mal. Oder möchtest du zurücktreten? Nee, ich mach zuerst. Das ist jetzt, Bernd, manchmal hörst du auch die Flöhe husten. Also das ist für die Region, das ist für Dortmund, also für die ganz kleine Instanz jetzt hier gedacht. Das, was wir jetzt für einen vielfältigen Preis angeboten bekommen haben, ist für das Land und nicht für Dortmund und ein bisschen Witten oder Ennepe-Ruhr-Kreis. Außerdem ist das jetzt jetzt geht hier gleich mal ganz automatisch, das ist 300 Euro ist die Unterstützung, die der Ennepe-Ruhr-Kreis den Dortmundern geben möchte. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass die das jetzt vollständig bezahlen, darum geht es gar nicht. Dann hattest du noch eine andere Sache. Ach ja, genau. Das ist jetzt nicht unbedingt der Kickoff und alle, die dabei waren, haben etwas alle, die nicht dabei waren, haben etwas verpasst. Das ist es nicht, sondern es ist jetzt hier auch nochmal, okay, wir machen das jetzt hier für die Region und werden das dann natürlich auf das Land, so wie wir es ja auch angeboten bekommen haben, auf das Land groß erweitern. Das ist jetzt quasi ein weiteres Warmlaufen. Danke, Dennis. Grumpy nochmal bitte. Für mich rein aus Neugierde. Es fielen jetzt mehrere Aspekte. Wir hatten vergangenes Wochenende eine Aufstellungsversammlung. Jetzt finden am 1. und 2. Oktober findet ein Wahlkampfseminar in Dortmund, veranstaltet vom KV Dortmund statt. Zusammen mit dem VKV Ennepe-Ruhr. Ich will das gerade einfach nur nochmal für mich zusammenfassen. Und zwar im Einklang mit der PIKO, die ja unter anderem aus Mitteln des Landes und des Landtags bezahlt werden. Und jetzt braucht der KV Dortmund nochmal 300 Euro, um diese Veranstaltung nicht als Kickoff, sondern als allgemeine Wahlkampfveranstaltung, die kein Kickoff sein soll, speziell für die Region anzuschieben. Gibt es den Antrag auch nochmal in richtig? Nein, das ist nicht so. Ja, das habe ich auch nicht so verstanden. Das ist eine freiwillige Unterstützung, die der VKV in der Ruhr an Dortmund gibt. Wie viel Dortmund da tatsächlich für bezahlt, wissen wir aktuell nicht. Das werden wir noch eruieren. Ich aktuell auch nicht. Ich kann euch nur zur Information sagen, dass der Dortmunder KV sich schon vor den Sommerferien getroffen hat mit der ersten Vorbereitung der Landtagswahlkampagne, so ein Brainstorming gemacht hat und dass es weitere Treffen gegeben hat und auch geben wird. Und dass wir auch wirklich zusehen, dass wir die Umgebung mit einladen. Also Ennepe-Ruhr ist nur ein Beispiel. Es geht auch Hamm, Unna, Coesfeld und was so alles in der Gegend ist. Wir wollen das ein bisschen regional versuchen aufzuziehen. Weil wir in Dortmund noch relativ viele Aktive haben, während es in anderen Gegenden deutlich schwächer aussieht. Vor allen Dingen in Coesfeld ist, soweit ich das überblicken kann, das ziemlich zusammengebrochen. Aber wir müssen halt sehen, dass wir da was mobilisiert kriegen. Okay, vielen Dank. Also wir sehen, es gibt noch Klärungsbedarf zu der Veranstaltung selber. Nochmal, das hat aber mit diesem Antrag hier nichts zu tun. Der VKV in Peru möchte 300 Euro an den VKV Dortmund geben für eine Leistung, die es ihm wert ist. Harald, wenn du ganz kurz was da noch zu sagen willst, dann nehme ich dich nochmal dran, aber ich möchte das jetzt bitte eigentlich gerne abstimmen. Ganz ja, kurz, ja? An den KV. An den KV Dortmund. Zu deiner Info, Stahlrahmen. Ja. Also Dannebott hat das eigentlich schon gut gesagt und es waren tatsächlich auch all diese Kreise dort gewesen. Ich war beim zweiten Seminar dabei und läuft einfach gut für die Region dort. Und es gibt im Moment Regionen, die schon sich ganz gut abgesprochen haben. Das ist eben unter anderem RSK, das ist OWL, die ja immer gut zusammenarbeiten. Das ist der Bereich Niederrhein mit Harald, das hat jetzt mit dem Antrag aber nichts zu tun. Das ist schöne Information noch dazu, aber der Antrag lautet jetzt nur über die 300 Euro. Den würde ich jetzt gerne abstimmen. Ja. Ja? Das ist ein VKV-Antrag auf finanzielle Unterstützung bzw. ein Finanzantrag eines VKV. Wenn wir da nicht massive Einwände gegen haben, dann sind wir gehalten, dem zuzustimmen. Bernd, siehst du für diesen Antrag jetzt massive Einwände? Nein, wieso? Warum fragst du mich besonders? Nein, weil du Schatzmeister bist und weil du die vielen Fragen gestellt hast. Ich sehe da auch keine Einwände. Hat sonst irgendjemand etwas dagegen einzuwenden? Möchte sich enthalten bei diesem Antrag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann haben wir den jetzt positiv durchgestimmt. Fürs Protokoll, wir werden uns über diese Veranstaltung nochmal genauer informieren. Gut, vielen Dank, Stefan. Ja, danke euch. Danke dir. Dann kommen wir jetzt schon zum nächsten Antrag. Das ist in Zeile 393, 94, es springt ein bisschen. Der Antrag 230366, Finanzantrag, Fahrtkostenerstattung von Mike Kahle. Sehr geehrter LAFO NRW, am 14. Dezember haben wir einen Termin für einen Besuch beim Landtag NRW. Damit jeder teilnehmen kann, der möchte und es nicht an den Fahrtkosten scheitert, bitten wir um Freigabe von maximal 300 Euro aus dem Budget des VKV. Der Mike, er ist da und er möchte etwas sagen. Also wir haben letztes Jahr auch eine Fahrt gemacht. Da gab es auch einen dementsprechenden Antrag. Letztes Jahr waren wir leider nicht genügend Teilnehmer, da sind wir mit dem Auto gefahren. Mittlerweile haben wir jetzt 9 bestätigte Teilnehmer, also Leute, die teilnehmen möchten. Und wir wollten das auch nochmal halt die lokale Presse anschreiben und auch damit die Leute ein bisschen anwärmen, auch mitzufahren. Damit das halt, wie gesagt, für die Leute auch ein bisschen kostenfrei bleibt und jetzt nicht unbedingt daran scheitern soll, dass die Leute sagen, nee, möchte jetzt kein Geld für ausgeben für die Fahrt dorthin, wollten wir halt dann das Budget aus unserem VKV nehmen. Ja, das ist schön und gut. Ich habe jetzt nicht genug Hintergrundinformationen, aber ganz generell habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen mit. Ich formuliere es mal böse. Für einen Gruppenausflug des VKVs könnt ihr keine Parteimittel aufwenden. Ich unterstelle nicht, dass das so etwas ist, aber das wäre die Frage, die ich stelle. Gibt es vielleicht weitere Anmerkungen oder Fragen auch von den Vorstandskollegen zu diesem Antrag? Der Roni hatte eine Wortmeldung. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Moni, du bist jetzt schon hier im Sprechenraum. Ich glaube, du musst gleich Klarheit sorgen. Ist es nicht so, dass wenn es Fahrten, also Exkursionsfahrten in den Landtag geben kann, dass es irgendwie gewiss von Fraktions- oder Landesmitteln finanziert werden kann? Jetzt kommen hier alle Leute rein. Der Malte ist, der ja auch hier Pate ist für diesen KV. Also, die Moni erstmal, die war zuerst. Ja, also es gibt vom Landtag selber einen Fahrtkostenzuschuss für Besuchergruppen, wenn man das Besucherprogramm macht. Da bleibt eigentlich nicht viel an Selbstkosten über. Okay, Mike, war dir das bekannt? Jawohl. Wenn dem so ist, wofür brauchst du dann diesen Zuschuss noch? Aber jetzt erstmal den Maltis nochmal. Ja, also das, was Moni sagt, gibt diesen Fahrtkostenzuschuss, aber meines Wissens sind das nur ein paar Euro 50. Das reicht also nicht so wirklich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das genau ist, aber ja, genau, das sind halt Mittel, die werden dann halt vom Land über den Landtag an die Besuchergruppen ausgeschüttet, sofern sie halt organisiert sind. Da wird meine Frage, Entschuldigung, da wird meine Frage jetzt direkt, ich weiß, dass das beim Bundestag zum Beispiel so gehandhabt wird, dass MDLs Besuchergruppen einladen können und dann quasi dafür gar keine Fahrtkosten anfallen. Ich weiß nicht, wer es beim Land ist. Wir haben aber ein paar MDLs hier. Vielleicht sagt ihr dazu was. Der Danebot ist auch da. Und ja, der Danebot ist vielleicht nur noch von vorhin da. Dann die Moni nochmal bitte. Wenn ihr eine Frage habt, ich war gerade in der Küche, habe mir ein Glas Wasser geholt. Habt ihr eine Frage an mich konkret zu irgendwas? Wir sprechen über den nächsten Antrag mit den Fahrtkostenerstattungen für einen Landtagsbesuch. Wolltest du dazu was sagen? Nee, dazu wollte ich nichts sagen. Ich gehe raus. Dann hüpf doch mal runter. Genau, dankeschön. Dann die Moni, bitte. Ich habe das auch nicht verstanden. Wer fährt denn jetzt? Nur Mitglieder des KVs oder ist das eine offizielle Einladung an Leute, dass sie mitfahren können? Das ist auch eine offizielle Einladung an die Leute, dass sie mitfahren können. Wie gesagt, wir wollten das jetzt auch bald demnächst an die Lokalpresse durchgeben. Bei der letzten Bürositzung hat sich zum Beispiel Daniel wollte noch zusätzlich Schulen anschreiben, ob die daran Interesse hätten. Gibt es denn schon einen festen Termin dafür? Jawohl, den 14. Dezember. Moni, das ist im Rahmen einer ganz normalen Besuchergruppe. Okay, also ich sag mal hier unter uns Abgeordneten, hört uns ja auch keiner zu. Das kriegen wir doch irgendwie hin, oder? Nein, niemals. Also zieht den Antrag mal zurück, wir kriegen das hin mit den Kosten. Alles klar. Wir haben noch eine Wortmeldung von Bernd, hat sich die damit erübrigt? Nee, ich wollte einfach mal fragen, wer ist eigentlich euer Landtagsabgeordneter im Hochsauerlandkreis, glaube ich? Lukas Lammler ist für so ein ganz komischer Typ. Ich wette, davon wusste der gar nichts bisher. Nein, natürlich wusste er davon, dass er Wahlkreispartner ist. Ich wusste allerdings nicht diesen Antrag hier. Ich bin eher zufällig reingestolpert. Ich finde es gut, dass man sich dort vor Ort Gedanken macht, wie kann man es schaffen, möglichst viele Menschen aus dem weit entfernten Hochsauerlandkreis nach Düsseldorf zu bekommen. Und ich finde es auch gut, dass man dadurch halt eben Gelder, die man eventuell hat, verwendet, beziehungsweise um die Kosten zu dämpfen, die da entstehen, quasi abzüglich der Kosten, die dann eh schon vom Landtag übernommen werden. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass von diesem Budget sowieso nicht viel angetastet wird, aber ich finde auch die Idee von Muni ganz gut, dass wir das eventuell unter uns MDLs klären, dass ihr halt euer Budget, was auch für den Wahlkampf relevant sein wird, eventuell nicht antasten müsst. Okay, also ich mache dazu noch eine persönliche Anmerkung und dann stellen wir fest, der Antrag ist zurückgezogen. Es kommt immer darauf an, wer da fährt. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist eine Veranstaltung, die ihr auch für Bürger macht, dann steht das außer Frage, dass wir dem natürlich zustimmen. Wenn das für uns immer so aussieht, als ist das irgendwie so eine Bespaßung für die eigenen Mitglieder, dann wird es schwierig. Deshalb, wenn du das nächste Mal so einen Antrag stellst, führ ein bisschen näher aus, wozu der genau dient, Mike. Ja? Okay. Prima. So, aber wir belassen das dann dabei. Ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen dazu. Ja, der Grumpy auch. Dann erst der Jojo, dann der Grumpy. Genau, Mike, du hattest gerade gesagt, ihr wollt auch Schulen anschreiben. Da könnte es womöglich politische Probleme geben, weil man dann als Partei Schulen anschreibt. Wenn ihr das möchtet, versucht da lieber irgendwie Dinge entweder über die Fraktion zu regeln oder über die Jugendorganisation der Piratenpartei. Die entsprechenden Kontakte habt ihr. Hoffentlich. Wieso? Der Grumpy, bitte. Vielen Dank. Genau aus diesem Grund, Wuppajojo, wenn es Probleme mit Schulen gibt, die Moni ist jetzt auch im Kanal, die Überlegung, ob wir Schulen konkret oder Direktoren oder Schulvertretungen, wie auch immer, anschreiben oder Landesschülervertretungen, in diesem Zusammenhang, wir haben halt bestimmte Kontingente, genau aus diesem Grund für den Besuch im Landtag, die kann man halt sauber durchplanen. Und von daher, wenn jemanden kennt, Lehrer, Eltern, die Kontakte zu Lehrern haben, zu Direktoren, wie auch immer, her damit. Ich glaube, dann können wir halt auch einfach hingehen, ganz regulär, es dann nämlich doch schaffen, bestimmte Gruppen, Zielgruppen in den Landtag einzuladen. Von daher würde ich mich sehr darüber freuen, wenn hier Leute zuhören, dass es dann halt Rückmeldungen gibt, dass wir halt auch andere Schülerinnen und Schüler einladen können. Sehr schön. Dann bitte einmal ganz kurz die Moni noch, wenn sie noch was dazu zu sagen hat. Ja, das, was der Jojo sagt, stimmt einfach nicht. Werbung an Schulen ist verboten, aber wir haben immer Schulen eingeladen. Das machen alle anderen auch, um in den Landtag zu besuchen und Gespräche mit uns zu führen. Das ist von diesen anderen Regelungen komplett umgenommen. Also natürlich können wir Schulen anschreiben und einladen. Das ist ganz selbstverständlich. Danke, Moni. Okay, fein. Ihr habt gemerkt, ich habe diese Diskussion, obwohl es ein bisschen off-topic war, zugelassen. Wir haben spannende Dinge gelernt. Sehr schön. Nichtsdestotrotz, Mike, wir markieren den Antrag als zurückgezogen, okay? Okay. Dann vielen Dank für deine Anwesenheit und dann gehen wir mal weiter im Text. Wir haben schon wieder der gleiche Geist. Ja. Wir haben schon wieder einen Finanzantrag. Die wollen schon wieder Geld ausgeben. Schon wieder im Hochsauerlandkreis. 250 Euro, um einen Pavillon kaufen zu können. Als ich ganz frisch Vorstand war, da gab es mal so etwas, so ein Projekt Inventarisierung. Ich glaube, das Projekt gibt es nicht mehr. Falls nicht zufällig irgendjemand der Anwesenden im Raum jetzt in den Sprechenraum hüpft und laut ruft, wir haben noch ein Pavillon übrig, würde ich da auch gar nicht groß drüber diskutieren und würde den Antrag gerne durchstimmen. Es hüpft niemand in den Sprechenraum. Ich bin auch der Meinung, ein Pavillon, so ihr denn keinen habt, ist für den Wahlkampf unerlässlich. Dann frage ich jetzt einfach mal ab, hat irgendjemand etwas dagegen, diesem Antrag zuzustimmen von meinen Kollegen? Oder noch Anmerkungen oder Fragen? Ja, Frage. Ist der Pavillon mit Logo? Der sollte mit Logo sein, ja. Ja, wundervoll. Oh mein Gott, jetzt springen ganz viele Leute in den Sprechenraum. Als erstes war der Harald, der ist aber schon wieder raus. Dann war der Balli. Und der Masch hatte eine Frage. Dann frag mal, der Masch. Ich weiß nicht, wie viele Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis es gibt. Habt ihr mit den Städten oder Gemeinden gesprochen, ob Pavillons in den entsprechenden Fußgängerzonen oder anderen Stellen zulässig sind zu Wahlkampfzwecken? Ja, wir hatten für ein Pavillon sogar. Der wurde uns leider durch letztes Jahr ein Umzugsunternehmen anscheinend versehentlich entwendet. Wir konnten den auch nicht mehr auftreiben. So, und bisher konnten wir im Pavillon immer aufstellen. Also sollte das in der Richtung kein Problem darstellen. Vielen Dank. Okay, dann jetzt mal ganz kurz, Balli. Meine Frage hat sich gerade erledigt, weil ich weiß, dass jeder Kreis einen Pavillon bekommen hatte. Und es wurde gerade beantwortet. Prima. Weil ich habe sie selber verteilt. Alles klar. Gut, die Nummer 42, eine Anmerkung oder Frage? Ja, ich bin zum besten Fall, ich bin gerade im Handy unterwegs. Der Rheinisch-Bergische Kreis hat noch ein Pavillon und den stelle ich auch sehr gerne zur Verfügung. Der müsste allerdings bei mir abgeholt werden, sprich Örtlichkeit kurz vor Köln, Rösrath. Mike, ist das für euch eine Option? Das ist ein ziemlich weiter Weg dafür. Und da wäre jetzt als Frage, wäre der jetzt Laie oder? Der Dennis. Ja, als Laie bitte. Der Dennis bitte. Ja, lass uns jetzt hier keine Pavillons verleihen. Also wenn der Rheinisch-Bergische Kreis, der braucht ja selber ein Pavillon. Und dann, also ein Pavillon ist sowieso jetzt notwendig, wenn der eine verschwunden ist, also muss jetzt einer nachgestellt werden. Ob wir es jetzt machen oder im März, nächstes Jahr ist ja egal. Aber jetzt ist eben, jetzt kann man damit noch was tun. Bestenfalls haben wir dich so verstanden, dass du den verleihen willst oder wolltest du den verschenken? Ja, im Zweifel, im Zuge des nächsten Wahlkampfs würde ich den gerne nutzen, also verleihen. Okay, nee, das halte ich aber auch nicht für sinnvoll. Harald, noch eine ganz kurze Anmerkung und dann stimmen wir das durch. Würde ich auch so sehen, dass grundsätzlich jeder Kreis haben soll und auch die Kreise, wo im Moment keine aktiven sind, hoffen wir ja doch, dass wir das hinkriegen zum Wahlkampf dann. Ne? Alles klar, vielen Dank. So, dann frage ich wieder ab. Ihr habt euch sicherlich erkundigt, was das Ding kostet, sonst hättet ihr die 250 Euro nicht genannt. Hat irgendeiner der Kollegen etwas dagegen einzuwenden? Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann ist der Antrag auch angenommen. Dankeschön. Es ist 10 vor 10, wir drücken jetzt mal ein bisschen auf die Tube. 464, Zeile 464. Antrag Nummer 230375, Finanzantrag KMV, Presseverpflegung. Nochmal der Mike. Bereitstellung von bis zu 25 Euro, um die geladene Presse sowie interessierte Bürger mit Getränken versorgen zu können. Bitte sag uns bitte ganz kurz einmal, für welche Veranstaltung? Wir haben zwei AKMVs am 7.10. Und dahinter direkt eine KMV. Ja, und halt für diese drei Veranstaltungen wäre das. Alles klar. Habe ich keine weiteren Fragen? Ich hoffe ja auch nicht, liebe Kollegen. Hat jemand irgendetwas dagegen, diese 25 Euro zu genehmigen? Ich hätte die Frage, ob denn überhaupt Presse erwartet wird. Also wie gesagt, wir schreiben die an. Von der also zum Beispiel Westfalenpost, der wohnt neben unserer Örtlichkeit, also wo wir auch unsere Sitzung halten, AV, AMV, der wohnt halt direkt daneben. Wir erwarten eigentlich auch, dass zum Beispiel der kommt. Haben wir noch einen, mehr so öffentliche Presse? Ja, komm, also 25 Euro ist nicht entscheidend. Hat irgendjemand Einwände dagegen? Das ist nicht der Fall, dann ist auch dieser Antrag einstimmig angenommen. Und jetzt sind wir bei der Vorlage angekommen. Das heißt, wir haben die Anträge durchgestimmt. Vielen Dank dafür. Es gab seit der letzten Sitzung Umlaufbeschlüsse. Jetzt muss ich einmal fragen, liebe Vaku, hast du die eingelesen? Ganz bestimmt nicht, denn du warst ja gar nicht da, richtig? Richtig. Die wären aber auch schnell vorgelesen. Soll ich das machen? Ach, das kann ich auch. Aber deine Stimme ist sicherlich viel fotogener als meine. Oder ja, so sagen. Fotogen hast du schön gesagt. Bitte in Japanisch. Das kriege ich nicht mehr hin. Alles okay. Klar. Komm, ganz kurz. Ticketnummer 229143, Beauftragung von Michelle Marsching für den Prozess gegen das Kommunalvertretungsstärkungsgesetz habt ihr beschlossen. Und dann habt ihr mit Ticket 222414, 225331, 228742 und 205327 vier neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Yay, das muss diese Austrittswelle sein. Vielen Dank, liebe Vaku. Gerne. So, dann wären wir jetzt schon bei dem Punkt Sonstiges. Da sehe ich auch einen Punkt, der ist offenbar von Wastl initiiert. Das habe ich auch an anderer Stelle schon gesehen. Wastl ist heute leider nicht da. Sollen wir da trotzdem drüber sprechen? Hat einer der Kollegen eine Ahnung, worum es da geht? Ist das ein Finanzantrag oder soll das nur mal grundlegend diskutiert werden? Hier steht Landeswahlprogramm für ausländische Mitmenschen in deren Muttersprache. Also dann gehe ich davon aus, dass er das Wahlprogramm übersetzen lassen und in verschiedenen Sprachen drucken lassen möchte. Meiner Meinung nach hat das aber auch noch ein ganz bisschen Zeit. Von daher würde ich das auf die nächste Sitzung schieben wollen, wenn der Wastl wieder da ist. Gegenstimmen? Der Harald ist im Sprechenraum. Harald. Ich habe nur was zu Sonstiges als nächsten Punkt, nicht zu diesem. Und ich denke auch, dass man das noch in Ruhe machen kann. Dann bitte Harald mit dem nächsten Punkt Sonstiges. Ich habe am Dienstagnacht bzw. Mittwochmorgen geschrieben, dass ich bereit bin, die zu kandidieren, Kampfkoordination oder bereit bin, sie zu übernehmen. Das war allerdings nachts um 2.43 Uhr und ich habe dann beim Abschicken der Mail auf Vorstand@ geklickt und das war aber Vorstand@ Piratenpartei Dortmund und deswegen habe ich die Mail eben nochmal nachgeguckt und gesehen, dass ich da einen kleinen Fauxpas gemacht habe, habe die jetzt eben auch nochmal an den Vorstand@ Piratenpartei NRW geschickt und wollte das unter Sonstiges gerade nur noch ankündigen. Okay, Ankündigung zur Kenntnis genommen. Ich habe dieses Ticket noch nicht gesehen, beziehungsweise diese Mail. Danke dafür. Wir haben noch einen Punkt Sonstiges, aber wir haben auch noch Leute im Sprechenraum. Grumpy, Moni, Vaku, ich habe mir jetzt nicht aufgepasst. Wer war zuerst? Moni. Ich wollte nur eben den Stand der Dinge G9 bekannt geben. Die Unterschriftenlisten sind seit heute da. Wir starten jetzt mit der Kampagne. Am Wochenende wird unsere Seite an den Start gehen. Und wir können jetzt die Unterschriftenlisten versenden. Und alle, die da noch Interesse haben, können sich gerne bei uns melden. Das wird jetzt losgehen. Und wir werden jetzt versuchen, innerhalb von 14 Tagen diese 3000 Unterschriften zusammenzubekommen. Sehr schön, vielen Dank, Moni. Ich mache mal eine 30-sekündige Denkpause für die Ysan, die noch mitprotokolliert. Ich hätte dann auch eine Nachfrage zu Moni. Ja, gib der Ysan oder stell die Frage langsam. Nö, die Ysan sagt schon, wenn es weitergehen kann. Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass meine Vorredner eigentlich noch alle gar nicht dran sind, weil da noch richtig, ein Punkt steht. Danke. Das habe ich aber eben auch gesagt, dass wir noch einen ganz wichtigen Punkt haben. Den machen wir dann zum Schluss? Den kümmern wir jetzt. Den machen wir gleich. Der Bernd stellt noch seine Frage. Bernd, stell mal die Frage. Ja, zu der G8-G9-Aktion von Moni. Wir hatten da ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ich hatte damals signalisiert, dass wir gerne was machen würden. Ich habe auch positive Rückmeldungen soweit von verschiedenen Vertretern hier im Kreis. Wie ist jetzt der genaue Ablauf, Moni? Ich frage das auch nicht nur für uns, sondern halt quasi auch stellvertretend für alle anderen. Wer macht jetzt was, respektive wer muss wen ansprechen? Weil du sagtest, das ist offensichtlich auch zeitkritisch innerhalb von 2 Wochen. Das heißt also, wenn man Infostände macht etc., da muss man tatsächlich Gas geben. Also es ist nicht zeitkritisch, weil es gibt keine Zeitlimit, wo wir die gesammelt haben müssen. Der Björn und die Hermi haben eine Liste. Wenn ihr da schon draufsteht, wenn ihr euch bei denen gemeldet habt, dann werden die euch jetzt innerhalb kürzester Zeit ein Paket zuschicken, wo Unterschriftenlisten und Material, also Flyer und ich weiß nicht, was alles dabei sind. Wenn ihr euch dann noch nicht gemeldet habt, tut es bitte zeitnah. Dann wir schicken das einfach raus. Ihr kriegt ein Wohlfühlpaket, wo alles drin ist, was ihr braucht. Vielen Dank, Moni. Vielen Dank, Bernd. So, dann kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt in eigener Sache. Die großartige Vaku, die uns seit langem so schön unterstützt, hat um Unterstützung, um Hilfe gebeten und wir haben eine Ausschreibung gemacht und wir hatten auch eine Bewerbung. Und die großartige Ysan hat sich angeboten, das zu machen. Sie protokolliert ja auch schön mit, ist angelernt worden von Vaku und auch auf der FH haben wir uns ein bisschen immer die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, ja natürlich wollen wir die Ysan haben. Ysan, möchtest du die Vaku unterstützen und diese Aufgabe annehmen? Von Herzen gern. Vielen Dank für deine Hilfe. Vielen Dank auch für deine Hilfe, Vaku. Ich freue mich. Müsst ihr aber noch einmal beschließen, oder? Und der Dennis sagt da was zu. Genau, zu Fehlern muss man stehen, beziehungsweise zu Versäumnissen. Ich hatte das versprochen, die Ysan darüber am Freitag vor der Wahl in Berlin darüber zu informieren und habe es dann nicht getan. So, dass das jetzt irgendwie noch alles ganz schwebend war und dass Herr Starrer aber jetzt einfach mal qua Amt getan hat, aber natürlich müssen wir jetzt noch offiziell einmal beschließen. Ja, so ganz war es nicht. Wie gesagt, ich habe ja die verschiedenen Leute auf der AV schon mal angesprochen, aber wir beschließen das jetzt. Wir machen das auch wieder mit mangelndem Widerspruch. Wer hat etwas dagegen, dass Ysan diesen Posten übernimmt? Ich möchte mich ganz klar dafür aussprechen. Vielen Dank. Ja, danke Jojo. Eine andere Wahl hattest du jetzt ja auch gar nicht. Dann stellen wir fest, dass dieser Beschluss einstimmig ist. Dankeschön. Der Grumpy blinkt schon wieder. Das ist immer seine persönliche Art und Weise zu sagen. Er hat eine Wortmeldung. Grumpy. Vielen Dank. Ich möchte nur sagen, dass ich sehr enttäuscht bin, dass ihr genau diesen Antrag gerade eben aufgrund von Zwischenmeldungen nach ganz hinten geschoben habt. Denn das, was Vaku und Ysan hier in diesem Landesverband leisten, da muss man aus meiner persönlichen Sicht einfach mal hingehen und ein bisschen zurückstehen und die dann halt auch entsprechend aufrufen und nicht auch noch nach hinten stellen. Vielen Dank. Lieber Grumpy, da hast du vollkommen recht und das war, glaube ich, mir geschuldet in meinem Blick auf das Pad. Das ist wirklich ein bisschen mir durchgerutscht. Aber ganz übersehen habe ich es ja nicht. Gut. Das war das. Dann steht jetzt auf einmal in Zeilen 5, 9, 8 noch etwas. AV kurz etwas. Wer hat denn das da eingetragen? Ja, das hatte ich eingetragen, aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht. Du glaubst, wir machen das nicht. Nehmen wir das mit in die Sprechstunde. Genau. Also das ist jetzt nicht nur was für Vorstand, aber ich glaube, das ist jetzt, das würde Zeit, das machen wir in der Sprechstunde. Genau, in der Sprechstunde. Ich hatte jetzt NÖ verstanden. Das machen wir in der Sprechstunde, ist besser. Der Bali ist nochmal hochgehüpft? Nee, ich will schon wissen, worum es da geht. In der Sprechstunde. Es hat nichts mit der Organisation erstmal zu tun, obwohl da auch noch Sachen an uns herangetragen werden, an den Vorstand. Aber das hat jetzt andere Dinge zu tun. Genau, aber es ist nichts mit Organisation. Nee, ich hätte zum Thema Wahlordnung die Frage. Ja, aber das ist was? Fürs nächste Mal. Aber egal, dann lasst es. Macht's in der Sprechstunde. Genau, Sprechstunde ist ja für ein sehr guter Zeitpunkt. Ja. Bali, vielen Dank für diesen Hinweis. Da gab es ja auch auf diversen Listen schon diverse Meinungen zu. Das würde ich persönlich auch unterstützen, dass wir diesen Punkt Wahlordnung und wie wir demnächst damit umgehen in der Sprechstunde erörtern und dann möglicherweise vielleicht auch mal einen Antrag daraus machen und darüber abstimmen. Das sollte aber gut vorbereitet sein. An der Stelle möchte ich mich bedanken und möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben heute mal wieder 32 Zuhörer, das heißt, unsere Sitzung ist gut besucht und die Aufforderung an die Zuhörer, habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr vom Vorstand gerne geklärt haben möchtet, dann ist das jetzt der Zeitpunkt dazu. Das scheint mir tatsächlich nicht der Fall zu sein, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, den öffentlichen Teil unserer Sitzung jetzt zu beenden. Der NÖ-Teil findet automatisch wie immer statt und ich denke, den sollten wir auch tun, den sollten wir auch machen. Dann sage ich vielen Dank. Es ist 22.05 Uhr, der Jojo würde jetzt sagen 22.02 Uhr. Die nächste Sitzung findet statt am Donnerstag, den 13.10. Gleiche Zeit, gleiche Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.